Aufgabe 1.1d. Vier Personen in Deutschland rufen die internationale Auskunft an, um nach einer Telefonnummer zu fragen. Anruf 1. Platz 87, Auslandsauskunft. Guten Tag, welches Land bitte? Guten Tag, Österreich. Welcher Ort? Wien. Wie heißt der Teilnehmer? Die Firma Florabrent. Einen Moment. Sie wählen die 0043 für Österreich. Die Vorwahl ist 1 für Wien. Die Nummer ist 926601. Also 0043 für Österreich, dann 1926601. Ja. Vielen Dank, auf Wiederhören. Anruf 2. Platz 19, Auslandsauskunft, guten Tag. Welches Land bitte? Frankreich. Was ist die Nummer der Firma Intrex Trading in Paris? Bleiben Sie am Apparat. Sie wählen 0033 für Frankreich. Die Vorwahl für Paris ist 1. Die Rufnummer ist 30 53 22 46. Könnten Sie das bitte in einzelnen Ziffern sagen? Ja, 3053 22 46. 3053 22 46. Gut, danke. Auf Wiederhören. Anruf 3. Platz 56, internationale Auskunft. Guten Tag, welches Land bitte? Spanien. Ort bitte? Madrid. Wie heißt der Teilnehmer? Unisys España. Moment bitte. Sie wählen die 0034 für Spanien. Die Vorwahl für Madrid ist 1. Die Nummer ist 4036000. Könnten Sie das bitte nochmals etwas langsamer sagen? 0034 für Spanien. Die Vorwahl für Madrid ist 1 und die Rufnummer der Firma ist 4036000. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Anruf 4. Platz 17, Auslandsauskunft. Guten Tag. Welches Land bitte? Die Schweiz. Geben Sie mir bitte die Nummer von International Watch und Co. in Schaffhausen. Einen Moment bitte. Die Vorwahl ist 52 für Schaffhausen. Die Rufnummer ist 628 55 54. Also, ich wiederhole. 52628 55 54. Und was ist die internationale Vorwahl für die Schweiz? Von hier aus wählen Sie 0041. Recht vielen Dank. Auf Wiederhören. Bitteschön, auf Wiederhören.